Text 21. Stadt aus Glas erschien 1985 als erster Roman von Paul Auster. Der zu Beginn wie eine Kriminalgeschichte wirkende Text wird in 6 Teilen mit musikalischer Untermalung vorgetragen. Über Beobachtungen und Nachforschungen geraten die Protagonistinnen in eine Identitätskrise und es stellt sich heraus, dass die zunächst angenommenen Zusammenhänge falsch sind. Die Rede war zu Ende. Wie lange sie gedauert hatte, vermochte Quinn nicht zu sagen. Denn erst jetzt wurde ihm bewusst, dass sie im Dunkeln saßen. Offenbar war ein ganzer Tag vergangen. Irgendwann, während Stillmans Monolog, war die Sonne im Zimmer untergegangen, aber Quinn hatte es nicht bemerkt. Nun konnte er die Dunkelheit und die Stille fühlen, und der Kopf summte ihm davon. Mehrere Minuten vergingen. Quinn dachte, dass es nun vielleicht an ihm wäre, etwas zu sagen. Aber er konnte dessen nicht sicher sein. Er hörte Stillman auf seinem Platz ihm gegenüber schwer atmen. Sonst war kein Laut zu hören. Quinn konnte nicht entscheiden, was er tun sollte. Er dachte an mehrere Möglichkeiten, aber dann gab er eine nach der anderen wieder auf. Er saß in seinem Sessel und wartete, was als nächstes geschehen werde. Das Geräusch von bestrumpften Beinen, die sich durch das Zimmer bewegten, unterbrach endlich die Stille. Das metallische Klicken eines Lampenschalters und plötzlich war das Zimmer von Helle erfüllt. Quinns Augen wandten sich automatisch der Lichtquelle zu und neben einer Tischlampe links von Peters Sessel sah er Virginia Stillman. Der junge Mann starrte geradeaus vor sich hin, als schliefe er mit offenen Augen. Mrs. Stillman beugte sich hinüber, legte Peter den Arm um die Schultern und sprach leise in sein Ohr. »Es ist jetzt Zeit, Peter. Mrs. Saavedra wartet auf dich.« »Ich bin voller Hoffnung.« Peter stand auf. Oder vielmehr, er nahm das elende, langwierige Wagnis auf sich, seinen Körper aus dem Sessel zu manövrieren und sich auf die Füße zu stellen. Immer wieder fiel er zurück, sackte in sich zusammen, konnte sich plötzlich zwischendurch nicht mehr bewegen. Dabei gab er Grunzlaute und Wörter von sich, deren Sinn Quinn nicht ergründen konnte. In jedem Stadium gab es Rückfälle, Rückschläge, Zusammenbrüche. Begleitet von plötzlichen Anfällen von Bewegungslosigkeit, Grunzlauten und Wörtern, deren Sinn Quinn nicht zu entziffern vermochte. Endlich hatte sich Peter aufgerichtet. Er stand mit triumphierender Miene vor seinem Sessel und sah Quinn in die Augen. Dann lächelte er breit und unbefangen. Sag Mr. Auster auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Peter. Peter winkte mit einer kleinen spastischen Handbewegung, dann wandte er sich langsam um und ging durch das Zimmer. Er taumelte, hing zuerst ganz nach rechts, dann nach links über und seine Beine bogen sich auseinander und schlugen zusammen. Am anderen Ende des Zimmers stand in einem hellen Türrahmen eine Frau mittleren Alters in einer weißen Schwesterntracht. Quinn nahm an, dass dies Mrs. Saavedra war. Er folgte Peter Stillman mit den Blicken, bis der junge Mann durch die Tür verschwunden war. Virginia Stillman setzte sich Quinn gegenüber in den Sessel, den ihr Mann gerade verlassen hatte. »Ich hätte Ihnen das alles ersparen können.« Aber ich dachte, es ist das Beste für Sie, wenn Sie es mit eigenen Augen sehen. Ich verstehe. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand versteht. Was immer ich verstehe oder nicht verstehe, dürfte unerheblich sein. Sie haben mich beauftragt, eine Arbeit zu erledigen, und je schneller ich damit vorankomme, desto besser. So viel ich sehen kann, ist der Fall dringend. Ich behaupte nicht, Peter oder das, was Sie durchgemacht haben, zu verstehen. Wichtig ist, dass ich bereit bin zu helfen. Ich denke, Sie sollten sich damit zufrieden geben. Sie haben recht. Sie haben natürlich recht. Mir ist klar, dass das meiste, was Peter sagt, sehr verwirrend ist. Vor allem, wenn man ihn zum ersten Mal hört. Ich stand im Nebenzimmer und hörte, was er Ihnen sagte. Sie dürfen nicht annehmen, dass Peter immer die Wahrheit sagt. Andererseits wäre es falsch zu denken, dass er lügt. Sie meinen also, ich solle manches von dem, was er sagte, glauben und anderes nicht? Genau das meine ich. Ihre sexuellen Gewohnheiten oder deren Mangel gehen mich nichts an, Mrs. Stillman. Auch wenn das stimmt, was Peter sagte, so spielt es keine Rolle. Bei meiner Arbeit begegnet einem von allem etwas. Und wenn man nicht lernt, mit seinem Urteil zurückzuhalten, dann kommt man nicht weit. Ich bin es gewohnt, mir die Geheimnisse der Menschen anzuhören, und ich bin es gewohnt, den Mund zu halten. Wenn eine Tatsache nicht direkt mit einem Fall zu tun hat, dann habe ich auch keine Verwendung für sie. Sie sollten nur wissen, dass das, was Peter gesagt hat, nicht stimmt. So oder so. Es ist nicht wichtig. Was mich interessiert, ist das andere, was Peter sagte. Ich nehme an, es ist wahr. Und wenn, möchte ich hören, was Sie dazu zu sagen haben. Ja, es ist wahr. Peter hat die Art eines Kindes, es zu erzählen, aber was er sagt, ist wahr. Erzählen Sie mir etwas über den Vater. Alles, was Ihnen bedeutsam erscheint. Peters Vater ist einer der Bostoner Stillmans. Sie haben sicherlich von der Familie gehört. Im 19. Jahrhundert hat sie mehrere Gouverneure gestellt. Einige episkopale Bischöfe, Botschafter, einen Rektor von Harvard. Gleichzeitig verdiente Familie viel Geld mit Textilien, im Speditionsgeschäft und weiß Gott wo noch. Die Einzelheiten sind unwichtig. Ich wollte Ihnen nur eine Vorstellung von dem Milieu geben. Peters Vater ging nach Harvard, wie alle anderen in der Familie. Er studierte Philosophie und Theologie und zeichnete sich in jeder Hinsicht aus. Seine Dissertation schrieb er über die theologischen Interpretationen der neuen Welt im 16. und 17. Jahrhundert. Dann nahm er einen Lehrauftrag an der Theologischen Fakultät der Columbia University an. Nicht lange danach heiratete er Peters Mutter. Ich weiß nicht viel über sie. Nach den Fotos zu urteilen, die ich gesehen habe, war sie sehr hübsch, aber zart. Ein wenig wie Peter mit diesen hellen blauen Augen und der blassen Haut. Peter wurde einige Jahre später geboren. Die Familie lebte damals in einer großen Wohnung am Riverside Drive. Stillmans akademische Karriere ließ nichts zu wünschen übrig. Er arbeitete seine Dissertation um und machte ein Buch daraus. Es ging sehr gut. Und wurde mit 34 Jahren ordentlicher Professor. Dann starb Peters Mutter. An ihrem Tod ist alles unklar. Stillman behauptete, sie sei im Schlaf gestorben, aber alle Indizien schienen auf Selbstmord zu deuten. Es war von einer Überdosis Schlaftabletten die Rede, aber natürlich konnte nichts bewiesen werden. Man sprach sogar davon, dass er sie umgebracht habe. Aber das waren bloße Gerüchte und es kam nie etwas heraus. Die ganze Affäre wurde vertuscht. Peter war damals gerade 2, ein völlig normales Kind. Nach dem Tod seiner Frau hatte Stillman offensichtlich nur wenig mit ihm zu tun. Ein Kindermädchen wurde aufgenommen und ungefähr ein halbes Jahr lang sorgte sie allein für Peter. Dann entließ Stillman sie aus heiterem Himmel. Ich kann mich nicht recht an ihren Namen erinnern, Miss Barber, glaube ich, aber sie sagt im Prozess aus. Anscheinend kam Stillman eines Tages nach Hause und sagte ihr, er werde sich nun um Peters Erziehung kümmern. Er reichte bei der Columbia University seinen Rücktritt ein und erklärte, er verlasse die Universität, um sich ganz seinem Sohn zu widmen. Geld spielte selbstverständlich keine Rolle und niemand konnte etwas dagegen tun. Damals verschwand er mehr oder weniger. Er blieb in derselben Wohnung, ging aber kaum jemals aus. Niemand weiß, was wirklich geschah. Ich denke, er begann an irgendwelche ausgefallenen religiösen Ideen zu glauben, über die er geschrieben hatte. Das machte ihn völlig verrückt, völlig wahnsinnig. Anders kann man es nicht nennen. Er sperrte Peter in ein Zimmer in der Wohnung ein, machte die Fenster dicht und hielt ihn dort 9 Jahre gefangen. Versuchen Sie sich das vorzustellen, Mr. Oster. 9 Jahre. Eine ganze Kindheit im Dunkeln, von der Welt abgeschnitten, ohne menschlichen Kontakt, außer gelegentlichen Schlägen. Ich lebe mit dem Ergebnis dieses Experiments zusammen und kann Ihnen sagen, der Schaden war ungeheuerlich. Was Sie heute gesehen haben, war Peter in seiner besten Form. Es hat 13 Jahre gedauert, ihn so weit zu bringen, und der Teufel soll mich holen, wenn ich zulasse, dass ihm noch einmal jemand wehtut. Wie wurde Peter schließlich entdeckt? Ein Feuer brach aus. Ein Unglücksfall oder Brandstiftung? Das weiß niemand. Und was glauben Sie? Ich glaube, Stillman war in seinem Arbeitszimmer. Er hatte dort die Aufzeichnung über sein Experiment und ich glaube, er erkannte schließlich, dass es gescheitert war. Ich will nicht sagen, dass er etwas bereute, aber selbst nach seinen Begriffen muss er eingesehen haben, dass er versagt hatte. Ich denke, er erreichte einen Punkt, an dem er sich selbst verabscheute und beschloss, seine Papiere zu verbrennen. Aber das Feuer griff um sich und ein großer Teil der Wohnung verbrannte. Zum Glück lag Peters Zimmer am Ende eines langen Korridors und die Feuerwehr kam rechtzeitig zu ihm durch. Und dann? Es dauerte mehrere Monate, bis man sich Klarheit verschaffen konnte. Stillmans Papiere waren vernichtet worden, was bedeutete, dass man keine konkreten Beweise hatte. Aber da war Peters Zustand, das Zimmer, in dem er eingesperrt gewesen war, diese grässlichen Bretter vor den Fenstern und die Polizei rekonstruierte schließlich den Fall. Stillman wurde vor Gericht gestellt. Was geschah dort? Stillman wurde für geisteskrank erklärt und weggebracht. Und Peter? Er kam auch in ein Krankenhaus. Dort blieb er bis vor 2 Jahren. Haben Sie ihn dort auch kennengelernt? Ja, im Krankenhaus. Wie? Ich war seine Sprachtherapeutin. Ich arbeitete mit Peter 5 Jahre lang, jeden Tag. Ich will nicht neugierig sein, aber wie hat das zur Ehe geführt? Das ist kompliziert. Macht es Ihnen etwas aus, es mir zu erzählen? Nicht wirklich, aber ich glaube nicht, dass Sie es verstehen werden. Lassen Sie es drauf ankommen. Gut. Um es einfach auszudrücken, es war die beste Möglichkeit, Peter aus dem Krankenhaus herauszuholen, um ihm die Chance zu geben, ein normales Leben zu führen. Hätten Sie nicht zu seinem gesetzlichen Vormund ernannt werden können? Die Verfahren sind sehr kompliziert. Außerdem war Peter nicht mehr minderjährig. Aber war das nicht ein ungeheures Opfer für Sie? Nicht wirklich. Ich war schon einmal verheiratet. Eine Katastrophe. Das ist nichts, was ich mir für mich selbst noch einmal wünsche. Aber mit Peter hat mein Leben wenigstens einen Sinn. Stimmt es, dass Stillman entlassen werden soll? Morgen. Er kommt am Abend in der Grand Central Station an. Und Sie haben das Gefühl, dass er Peter etwas antun könnte? Ist das nur so eine Ahnung oder haben Sie Beweise? Ein wenig von beidem. Vor 2 Jahren wollte man Stillman schon einmal entlassen. Aber er schrieb Peter einen Brief und ich zeigte ihn den Behörden. Sie kamen zu dem Schluss, dass er noch nicht entlassen werden dürfte. Was für eine Art von Brief war das? Der Brief eines Geisteskranken. Er nannte Peter einen Teufel und sagte, der Tag der Abrechnung werde kommen. Haben Sie den Brief noch? Nein, ich habe ihn vor 2 Jahren der Polizei gegeben. Keine Kopie? Tut mir leid. Halten Sie das für wichtig? Es könnte wichtig sein. Ich kann versuchen, eine für Sie zu bekommen. Ich nehme an, nach diesem einen kamen keine Briefe mehr. Nein, keine mehr. Und jetzt meinen Sie, ist Stillman so weit, dass er entlassen werden kann? Das ist jedenfalls die offizielle Ansicht und ich kann Sie nicht aufhalten. Ich glaube aber, Stillman hat einfach seine Lektion gelernt. Er hat begriffen, dass Briefe und Drohungen nur seine Entlassung verhindern. Daher machen Sie sich immer noch Sorgen. Richtig. Aber Sie haben keine genaue Vorstellung davon, was Stillman plant. So ist es. Was soll ich also tun? Ich möchte, dass Sie ihn sorgfältig beobachten. Ich möchte, dass Sie herausbekommen, was er vorhat. Ich möchte, dass Sie ihn von Peter fernhalten. Mit anderen Worten, eine bessere Art von Beschattung. Ja, ich nehme an, ja. Ich glaube, Sie sollten verstehen, dass sich Stillman nicht daran hindern kann, dieses Gebäude aufzusuchen. Alles, was ich tun kann, ist, Sie zu warnen. Und ich kann es mir zur Aufgabe machen, mit ihm herzukommen. Ich verstehe. Das ist immerhin ein gewisser Schutz. Gut, wie oft soll ich mich bei Ihnen melden? Ich möchte, dass Sie mir jeden Tag berichten. Sagen wir, ein Telefonanruf am Abend, so um 10 oder 11? Kein Problem. Sonst noch etwas? Nur noch einige Fragen. Ich möchte zum Beispiel gerne wissen, wie Sie erfahren haben, dass Stillman morgen Abend in der Grand Central ankommt. Ich habe es darauf angelegt, es herauszubekommen, Mr. Auster. Für mich steht zu viel auf dem Spiel, um so etwas dem Zufall zu überlassen. Und wenn Stillman nicht vom Augenblick seiner Ankunft an überwacht wird, könnte er leicht spurlos verschwinden. Ich möchte nicht, dass das geschieht. Mit welchem Zug kommt er? Mit dem um 18.41 Uhr aus Poughkeepsie. Ich nehme an, Sie haben ein Foto von Stillman. Ja, natürlich. Dann ist da noch Peter. Ich würde gern wissen, warum Sie ihm das überhaupt alles erzählt haben. Wäre es nicht besser gewesen, es zu verschweigen? Das wollte ich auch, aber Peter hörte zufällig am anderen Apparat mit, als die Nachricht von der Entlassung seines Vaters kam. Ich konnte nichts dagegen tun. Peter kann sehr hartnäckig sein und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das Beste ist, ihn nicht anzulügen. Eine letzte Frage. Wer hat Sie an mich verwiesen? Mrs. Saviduras Mann, Michael. Er war früher Polizist und er hörte sich ein wenig um. Er stellte fest, dass Sie für so etwas der beste Mann in der Stadt sind. Sehr schmeichelhaft für mich. Nach allem, was ich bisher von Ihnen gesehen habe, Mr. Auster, bin ich sicher, dass wir den richtigen Mann gefunden haben. Quinn nahm das als Stichwort, um aufzustehen. Es war eine Erleichterung, endlich die Beine ausstrecken zu können. Alles war gut gegangen, viel besser, als er erwartet hatte. Aber er hatte nun Kopfweh und sein Körper schmerzte vor Erschöpfung wie schon seit Jahren nicht mehr. Er war sicher, dass er sich verraten würde, wenn er noch lange bliebe. Mein Honorar ist $100 pro Tag plus Spesen. Wenn Sie mir einen Vorschuss geben könnten, wäre das die Bestätigung dafür, dass ich für Sie arbeite, was uns eine privilegierte Beziehung zwischen Detektiv und Mandant sichern würde. Das heißt, alles, was zwischen uns vorgeht, wäre streng vertraulich. Virginia Stillman lächelte wie über einen heimlichen Scherz, den nur sie kannte. Oder vielleicht reagierte sie nur auf die Doppeldeutigkeit seines letzten Satzes. Wie bei so vielen Dingen, die mit ihm in den folgenden Tagen und Wochen geschahen, wusste Quinn nichts mit Sicherheit zu sagen. Wie viel hätten Sie gern? Das ist mir gleich. Ich überlasse es Ihnen. 500? Ja, das wäre mehr als genug. Gut, ich hole mein Scheckbuch. Ich bringe Ihnen auch ein Bild von Peters Vater mit. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Quinn dankte ihr und sagte, er werde warten. Er sah ihr nach, als sie das Zimmer verließ, und ertappte sich wieder dabei, dass er sich vorstellte, wie sie ohne Kleider aussehen mochte. Machte sie ihm Avancen, fragte er sich, oder war es nur seine eigene Fantasie, die ihm wieder einmal einen Streich spielte? Er beschloss, seine Überlegungen aufzuschieben und sich später noch einmal mit dem Thema zu beschäftigen. Hier ist der Scheck, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgestellt. Ja, dachte Quinn, während er den Scheck prüfte. Alles tipptopp. Er freute sich über seine Schlauheit. Der Scheck war natürlich auf Paul Auster ausgestellt, was bedeutete, dass Quinn nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden konnte, dass er sich ohne Lizenz als Privatdetektiv ausgab. Es beruhigte ihn zu wissen, dass er sich abgesichert hatte. Dass er den Scheck nie einlösen konnte, störte ihn nicht. Er begriff schon damals, dass er all das nicht für Geld tat. Er schob den Scheck in die innere Brusttasche. Es tut mir leid, dass ich kein neueres Foto habe. Dieses hier ist vor mehr als 20 Jahren gemacht worden, aber ich fürchte, das ist alles, was ich tun kann. Quinn betrachtete das Bild von Stillmans Gesicht und hoffte auf eine spontane Erleuchtung, eine plötzliche, aus dem Verborgenen aufsteigende Erkenntnis, die ihm helfen würde, den Mann zu verstehen. Aber das Bild sagte ihm nichts. Es war einfach nur das Bild eines Mannes. Er studierte es noch einen Augenblick länger und kam zu dem Schluss, dass es irgendjemanden und niemanden darstellte. Ich werde es mir genauer ansehen, wenn ich nach Hause komme. Ich bin sicher, ich werde ihn morgen am Bahnhof erkennen, wenn ich die inzwischen vergangenen Jahre berücksichtige. Ich will es hoffen. Es ist so wichtig und ich verlasse mich auf Sie. Keine Sorge. Ich habe noch niemanden enttäuscht. Sie begleitete ihn zur Tür. Einige Sekunden lang blieben sie schweigend davor stehen und wussten nicht, ob es noch etwas zu sagen gab oder ob es Zeit war, sich zu verabschieden. In dieser kurzen Pause warf Virginia Stillman plötzlich die Arme um Quinn. Ihre Lippen suchten die seinen und sie küsste ihn leidenschaftlich und steckte ihm die Zunge tief in den Mund. Quinn war so überrascht, dass er es beinahe zu genießen versäumte. Das soll beweisen, dass Ihnen Peter nicht die Wahrheit gesagt hat. Es ist sehr wichtig, dass Sie mir glauben. Wie könnte ich zweifeln? Und selbst wenn, würde es wirklich nichts ausmachen. Ich wollte nur, dass Sie wissen, wozu ich imstande bin. Ich glaube, ich kann es mir ganz gut vorstellen. Danke, Mr. Auster. Ich glaube wirklich, Sie sind die Rettung. Er versprach ihr, sie am nächsten Abend anzurufen. Dann ging er durch die Tür, nahm den Fahrstuhl nach unten und verließ das Gebäude. Mitternacht war vorüber, als er auf die Straße trat. Quinn hatte schon von Fällen wie Peter Stillman gehört. Früher in den Tagen seines anderen Lebens, nicht lange nach der Geburt seines eigenen Sohnes, hatte er einmal ein Buch über den wilden Knaben von Averon rezensiert. Und damals hatte er einige Nachforschungen über dieses Thema angestellt. Soweit er sich erinnern konnte, erschien der früheste Bericht über ein solches Experiment in den Schriften Herodots. Der ägyptische Pharao Psamtik ließ im 7. Jahrhundert vor Christus zwei Kinder einsperren und befahl den für sie verantwortlichen Dienern, in ihrer Gegenwart niemals ein Wort zu sprechen. Nach Herodot, einem notorisch unzuverlässigen Chronisten, lernten die Kinder sprechen. Ihr erstes Wort war das phrygische Wort für Brot. Im Mittelalter wiederholte Friedrich II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, das Experiment. Er hoffte, die wahre, natürliche Sprache des Menschen zu entdecken und wandte ähnliche Methoden an, aber die Kinder starben, bevor sie ein einziges Wort sprachen. Anfang des 16. Jahrhunderts schließlich behauptete König Jakob IV. Von Schottland, dass schottische Kinder, die man ebenso isoliert hatte, zuletzt sehr gutes Hebräisch gesprochen hätten, was zweifellos ein Scherz sein sollte. Komische Käuze und von seltsamen Ideen Besessene waren jedoch nicht die einzigen, die sich für dieses Thema interessierten. Ein so gesunder und skeptischer Mann wie Montaigne befasste sich eingehend mit dem Problem und schrieb in seinem bedeutendsten Essay Apologie des Raymond Siebent: Ich glaube, dass ein Kind, das in vollkommener Einsamkeit fern von jeglicher Gesellschaft aufgezogen würde, eine Art Sprache haben würde, um seine Gedanken auszudrücken. Und es ist nicht glaubhaft, dass uns die Natur dieses Hilfsmittel versagt hat, welches sie vielen anderen Tieren gab. Es bleibt aber noch zu erfahren, welche Sprache dieses Kind sprechen würde, und was darüber an Mutmaßungen vorgebracht wurde, hat keinen großen Anschein von Wahrheit. Abgesehen von derlei Experimenten gab es Fälle von zufälliger Isolation. Kinder, die sich im Wald verirrten, Seeleute, die auf Inseln ausgesetzt, Kinder, die von Wölfen großgezogen wurden. Und die Fälle grausamer, sadistischer Eltern, die ihre Kinder aus keinem anderen Grund als unter dem Zwang ihres eigenen Wahnsinns einsperrten, an Betten ketteten, in Kammern prügelten und marterten. Quinn hatte die diesen Geschichten gewidmete, umfangreiche Literatur gelesen. Da gab es den schottischen Seemann Alexander Selkirk, für manche das Vorbild Robinson Crusoes, der 4 Jahre lang allein auf einer Insel vor der chilenischen Küste lebte und dem Captain zufolge, der ihn 1708 rettete, seine Sprache durch Mangel an Gebrauch so vergessen hatte, dass wir ihn kaum verstehen konnten. Keine 20 Jahre später wurde Peter von Hannover, ein wilder Knabe von etwa 14 Jahren, den man nackt und stumm in einem Wald außerhalb der Stadt Hameln gefunden hatte, unter dem besonderen Schutz Georgs I. an den englischen Hof gebracht. Swift und Defoe erhielten Gelegenheit, ihn zu sehen, und aufgrund dieses Erlebnisses verfasste Defoe 1726 seine Schrift Mare Nature Delineated. Peter lernte jedoch nie sprechen, und er wurde einige Monate später aufs Land geschickt, wo er ohne Interesse am anderen Geschlecht, an Geld oder anderen irdischen Dingen bis zum Alter von 70 Jahren lebte. Ein weiterer Fall war Victor, der wilde Knabe von Averon, der 1800 gefunden wurde. Unter der geduldigen und fürsorglichen Pflege Dr. Etars erlernte Victor eine rudimentäre Sprache, aber er kam nie über das Niveau eines Kleinkindes hinaus. Besser bekannt als Victor war Caspar Hauser, der 1828 eines Nachmittags in Nürnberg erschien, seltsam gekleidet und kaum fähig, einen verständlichen Laut auszuäußern. Er konnte seinen Namen schreiben, benahm sich aber in jeder anderen Hinsicht wie ein kleines Kind. Er wurde von der Stadt adoptiert und der Obhut eines Lehrers anvertraut und verbrachte seine Tage, indem er auf dem Boden saß und mit Holzpferdchen spielte. Er nahm nur Brot und Wasser zu sich. Immerhin entwickelte sich Caspar. Er wurde ein vorzüglicher Reiter, war zwanghaft reinlich, hatte eine Vorliebe für die Farben Rot und Weiß und besaß ein außergewöhnliches Gedächtnis, vor allem für Namen und Gesichter. Dennoch zog er es vor, im Hause zu bleiben. Er scheute helles Licht und zeigte wie Peter von Hannover keinerlei Interesse an Sex und Geld. Als seine Erinnerung allmählich zurückkehrte, konnte er berichten, dass er viele Jahre auf dem Boden eines dunklen Raumes zugebracht hatte und von einem Mann gefüttert worden war, der nie mit ihm sprach oder sich sehen ließ. Nicht lange nach diesen Enthüllungen wurde Caspar in einem öffentlichen Park von einem Unbekannten erdolcht. Es war nun Jahre her, dass Quinn es sich zum letzten Mal erlaubt hatte, an diese Geschichten zu denken. Das Thema Kinder war für ihn zu schmerzlich, vor allem wenn es um Kinder ging, die gelitten hatten, misshandelt worden waren, gestorben waren, bevor sie erwachsen werden konnten. Wenn Stillman der Mann mit dem Dolch war, der zurückkehrte, um sich an dem Jungen zu rächen, dessen Leben er zerstört hatte, wollte Quinn zur Stelle sein, um ihn daran zu hindern. Er wusste, dass er seinen eigenen Sohn nicht wieder lebendig machen konnte, aber zumindest konnte er einen anderen davor bewahren, zu sterben. Plötzlich war es für ihn möglich geworden, so etwas zu tun. Und als er nun auf der Straße stand, stieg das, was vor ihm lag, wie ein schrecklicher Traum um ihn her auf. Er dachte an den kleinen Sarg, der den Körper seines Sohnes einschloss, und daran, wie er am Tag der Beerdigung in die Grube gesenkt wurde. Das ist Isolation, sagte er sich. Das ist Stille. Es half vielleicht nichts, dass sein Sohn auch Peter geheißen hatte. An der Ecke 72nd Street und Madison Avenue winkte er ein Taxi heran. Während der Wagen durch den Park zur Westseite ratterte, sah Quinn aus dem Fenster und fragte sich, ob dies dieselben Bäume waren, die Peter Stillman sah, wenn er in die Luft und das Licht hinausging. Er fragte sich, ob Peter dieselben Dinge sah, wie er oder ob die Welt für ihn ein ganz anderer Ort war. Und wenn ein Baum kein Baum war, so fragte er sich, was er wirklich war. Nachdem ihn das Taxi vor seinem Haus abgesetzt hatte, spürte Quinn, dass er hungrig war. Er hatte seit dem Frühstück am frühen Morgen nichts gegessen. Seltsam, dachte er, wie schnell die Zeit in der Stillman-Wohnung vergangen war. Wenn seine Berechnungen stimmten, hatte er dort mehr als 14 Stunden verbracht. Er selbst hatte aber das Gefühl, dass sein Aufenthalt höchstens 3 oder 4 Stunden gedauert haben konnte. Er tat diese Diskrepanz mit einem Achselzucken ab und sagte laut zu sich selbst: »Ich muss lernen, öfters auf die Uhr zu sehen.« Er ging die 107. Straße zurück, wandte sich auf dem Broadway nach links ging weiter in Richtung der Wohnviertel und sah sich nach einem passenden Lokal um, wo er essen konnte. Eine Bar sagte ihm an diesem Abend nicht zu. Das Essen im Dunkeln, das versoffene Geschwätz, obwohl sie ihm sonst willkommen gewesen wäre. Als er die 112. Straße überquerte, sah er, dass Hates Luncheonette noch offen war und beschloss hineinzugehen. Es war ein hell erleuchtetes und dennoch tristes Lokal mit einem großen Regal voller Männermagazine an einer Wand, einer Abteilung für Schreibwaren, einer anderen für Zeitungen, mehreren Tischen für Stammgäste und einer langen Theke. Ein großer Puerto Ricaner mit einer Kochmütze aus weißer Pappe stand hinter der Theke. Seine Aufgabe war es, die Speisen zuzubereiten, hauptsächlich mit Knorpeln gespickte Hamburger-Pastetchen, weiche Sandwiches mit blassen Tomaten und welken Salatblättern, Milchshakes, Eiercremes und Brötchen. Zu seiner Rechten, hinter der Registrierkasse versteckt, saß der Chef. Ein kleiner, kahl werdender Mann mit grausem Haar und einer tätowierten KZ-Nummer auf dem Unterarm, der über sein Reich von Zigaretten, Pfeifen und Zigarren herrschte. Er saß dort teilnahmslos und las die Nachtschwärmer-Ausgabe der Daily News vom nächsten Morgen. Das Lokal war um diese Zeit fast leer. Am hinteren Tisch saßen zwei schäbig gekleidete alte Männer, der eine fett, der andere sehr mager, und studierten aufmerksam die Renntabellen. Zwei leere Kaffeetassen standen zwischen ihnen auf dem Tisch. Vorn, vor dem Regal, stand ein junger Student mit einem aufgeschlagenen Magazin in den Händen und starrte auf das Bild einer nackten Frau. Quinn setzte sich an die Theke und bestellte einen Hamburger und Kaffee. Als sich der Koch in Bewegung setzte, sagte er über die Schulter zu Quinn: Mann, haben Sie heute Abend das Spiel gesehen? Ich habe es verpasst. Gibt es was Gutes zu berichten? Was glauben Sie denn? Seit mehreren Jahren führte Quinn immer das gleiche Gespräch mit diesem Mann, dessen Namen er nicht kannte. Von hier bis zum Mond. Als er einmal in dieser Imbissstube gewesen war, hatten sie über Baseball gesprochen. Und seither setzten sie dieses Gespräch fort, so oft Quinn kam. Im Winter redeten sie von Geschäften, Prognosen und Erinnerungen. Während der Saison immer über das letzte Spiel. Sie waren beide Anhänger der Mets und die Hoffnungslosigkeit dieser Leidenschaft hatte eine Art Band zwischen ihnen geschaffen. Zwei Mann holen die Punkte und das war's. Gute Nacht, New York. Dave Kingman ist ein Stück Dreck. Aber behalten Sie Foster im Auge. Foster ist erledigt, ausrangiert, ein mieser Typ. Sie sollten ihn per Express nach Cincinnati zurückschicken. Ja schon, aber Sie werden hart spielen. Besser als letztes Jahr auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Auf dem Papier sieht es gut aus. Aber was haben Sie wirklich? Stearns wird ständig verletzt. Sie haben ein paar Leute aus unbedeutenden Ligen. Und Brooks kann sich nicht auf das Spiel konzentrieren. Mookie ist gut, aber er ist noch grün. Und sie können sich nicht einmal entscheiden, wen sie rechts außen aufstellen sollen. Sie haben natürlich noch Rusty, aber der ist zu fett, um noch zu laufen. Und den Werfer können sie vergessen. Sie und ich könnten morgen zu Shia gehen und uns als die beiden Topläufer einstellen lassen. Vielleicht mache ich sie zum Manager. Sie könnten den Arschlöchern zeigen, wo es lang geht. Darauf können sie Gift nehmen. Als er gegessen hatte, ging Quinn zu den Regalen mit den Schreibwaren hinüber. Eine Lieferung neuer Notizbücher war eingetroffen und der Stapel sah eindrucksvoll aus. Eine schöne Reihe von Blau, Grün, Rot und Gelb. Er nahm eines in die Hand und sah, dass es die engen Zeilen hatte, die er bevorzugte. Quinn schrieb alles mit einer Füllfeder und benutzte die Schreibmaschine nur für die Reinschrift und er war immer auf der Suche nach guten Spiralblocks. Nun, da er sich auf den Fall Stillman eingelassen hatte, fand er, dass ein neues Notizbuch angebracht sei. Es wäre nützlich, ein eigenes Buch zu haben, in das er seine Gedanken, Beobachtungen und Fragen eintragen konnte. Auf diese Weise verlor er vielleicht nicht die Übersicht. Er sah den Stapel durch und versuchte sich zu entscheiden, welches er nehmen sollte. Aus Gründen, die ihm nie klar wurden, fühlte er plötzlich ein unwiderstehliches Verlangen nach einem besonderen roten Notizbuch ganz unten. Er zog es heraus und prüfte es, indem er die Seiten behutsam über den Daumen ablaufen ließ. Er hätte sich nicht erklären können, warum es ihm so gut gefiel. Es war ein normales Notizbuch im Format 8,5x11 mit 100 Seiten. Aber etwas daran schien ihn persönlich anzusprechen. So als wäre es sein einziges Schicksal auf der Welt, die Wörter aufzunehmen, die aus seiner Feder kamen. Beinahe verlegen wegen der Heftigkeit seiner Gefühle, klemmte Quinn das rote Notizbuch unter den Arm, ging zur Registrierkasse und kaufte es. Als er eine Viertelstunde später wieder in seiner Wohnung war, nahm Quinn das Foto Stillmans und den Scheck aus der Tasche seines Sakkos und legte sie sorgfältig auf den Schreibtisch. Er räumte die abgebrannten Streichhölzer, Zigarettenstummel, Aschehäufchen, leere Tintenpatronen, einige Münzen, Fahrkartenabrisse, Zettel mit Kritzeleien und ein schmutziges Taschentuch von der Platte und legte das rote Notizbuch in die Mitte. Dann ließ er die Rollos im Zimmer herunter, zog sich ganz aus und setzte sich an den Schreibtisch. Er hatte so etwas noch nie getan, aber irgendwie erschien es ihm passend, in diesem Augenblick nackt zu sein. Er blieb 20 oder 30 Sekunden sitzen und versuchte, sich nicht zu bewegen, nichts anderes zu tun als zu atmen. Dann schlug er das rote Notizbuch auf. Er nahm seine Füllfeder und schrieb seine Initialen, DQ, für Daniel Quinn, auf die erste Seite. Zum ersten Mal seit mehr als 5 Jahren schrieb er seinen Namen in eines seiner Notizbücher. Er hielt einen Augenblick inne, um darüber nachzudenken, tat es dann aber als unerheblich ab. Er blätterte um. Einige Augenblicke lang studierte er die Leere der Seite und fragte sich, ob er nicht ein verdammter Narr sei. Dann drückte er die Feder auf die erste Zeile und machte die erste Eintragung in das rote Notizbuch. Stillmans Gesicht. Wurde Stillmans Gesicht, wie es vor 20 Jahren war? Unmöglich zu wissen, ob das Gesicht morgen ihm ähneln wird. Gewiss ist jedoch, dass dies nicht das Gesicht eines Wahnsinnigen ist. Oder ist das keine legitime Feststellung? Für mich jedenfalls wirkt es gütig, wenn nicht geradezu freundlich. Um den Mund eine Spur von Zärtlichkeit. Höchstwahrscheinlich blaue Augen mit einer Neigung zu Tränen. Schütteres Haar schon damals, also jetzt vielleicht verschwunden. Und der Rest grau oder sogar weiß. Er hat etwas merkwürdig Vertrautes. Der grüblerische Typ. Zweifellos überempfindlich, nervös. Jemand, der stottern könnte. Mit sich selbst kämpfen, um die Flut der Worte einzudämmen, die aus seinem Mund strömt. Der kleine Peter. Muss ich es mir vorstellen oder kann ich es auf Treu und Glauben akzeptieren? Die Dunkelheit. Denken, dass ich selbst in diesem Zimmer bin und schreie. Ich zögere. Ich glaube auch nicht, dass ich es überhaupt verstehen will. Wozu auch? Das ist schließlich keine Geschichte. Es ist eine Tatsache. Etwas, was auf der Welt geschieht. Und ich soll eine Arbeit tun, eine einzige kleine Sache. Und ich habe Ja dazu gesagt. Wenn alles gut geht, müsste es sogar ganz einfach sein. Ich bin nicht engagiert worden, um zu verstehen. Nur um zu handeln. Das ist etwas Neues. Etwas, was ich mir um jeden Preis merken muss. Und dennoch, wie sagt Dupont bei Poe? Eine Identifikation des Verstandes des Denkenden mit dem seines Gegners. Aber das würde hier für Stillman Senior gelten. Was wahrscheinlich noch schlimmer ist. Was Virginia betrifft, bin ich in einer verzwickten Lage. Nicht nur der Kuss, der sich durch eine ganze Reihe von Gründen erklären ließe. Nicht, was Peter über sie sagte. Das ist unwichtig. Ihre Ehe? Vielleicht. Ihre völlige Widersinnigkeit? Könnte es sein, dass es ihr um das Geld geht? Oder arbeitet sie irgendwie mit Stillman zusammen? Das würde alles ändern. Aber gleichzeitig wäre das sinnlos. Denn warum würde sie mich dann engagiert haben? Um einen Zeugen für ihre scheinbar guten Absichten zu haben? Vielleicht. Aber das scheint mir zu kompliziert zu sein. Und doch, warum habe ich das Gefühl, dass man ihr nicht trauen darf? Noch einmal Stillmans Gesicht. Ich denke in diesen letzten Minuten, dass ich es schon einmal gesehen habe. Vielleicht vor Jahren hier im Viertel. Vor der Zeit seiner Haft. Sich erinnern, wie es ist, anderer Leute Kleider zu tragen. Damit beginnen, denke ich. Annehmen, ich muss. Damals vor 18, 20 Jahren, als ich kein Geld hatte und Freunde mir die Sachen zum Tragen gaben. Jays alter Mantel auf dem College zum Beispiel. Und das seltsame Gefühl, das ich immer hatte, in seine Haut zu kriechen. Das ist wahrscheinlich ein Anfang. Und dann, das Wichtigste von allem, mich erinnern, wer ich bin. Mich erinnern, wer ich sein soll. Ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist. Andererseits ist nichts klar. Zum Beispiel, wer bist du? Und warum, wenn du es zu wissen glaubst, lügst du weiter? Ich weiß keine Antwort. Alles, was ich sagen kann, ist dies. Hören Sie mir zu. Mein Name ist Paul Auster. Das ist nicht mein richtiger Name. Quinn verbrachte den nächsten Vormittag mit Stillmans Buch in der Bibliothek der Columbia University. Er kam früh an, war der Erste, als die Türen geöffnet wurden, und die Stille der Marmorhallen tröstete ihn, als wäre es ihm erlaubt worden, eine Krypta des Vergessens zu betreten. Nachdem er dem verschlafenen Aufseher hinter dem Tisch kurz seinen Ausweis gezeigt hatte, ließ er sich das Buch aus dem Magazin kommen, ging in den dritten Stock und setzte sich in einem der Raucherzimmer in einem grünen Ledersessel. Der helle Maimorgen lauerte draußen wie eine Versuchung, ein Ruf, ziellos im Freien zu wandern, aber Quinn widerstand ihm. Er drehte den Sessel um, setzte sich mit dem Rücken zum Fenster und schlug das Buch, der Garten und der Turm, frühe Visionen der neuen Welt auf. Es bestand aus zwei annähernd gleich großen Teilen. Der Mythos vom Paradies und der Mythos von Babel. Der erste konzentrierte sich auf die Entdeckungen der Forschungsreisenden von Columbus bis Riley. Stillman stellte die Behauptung auf, dass die ersten Männer, die nach Amerika kamen, glaubten, sie hätten zufällig das Paradies gefunden, einen zweiten Garten Eden. Im Bericht über seine dritte Reise zum Beispiel schrieb Columbus: Denn ich glaube, dass hier das irdische Paradies liegt, welches keiner betreten kann, es sei denn mit Erlaubnis Gottes. Über die Menschen des Landes schrieb Peter Martyr schon 1505: Sie scheinen in jener goldenen Welt zu leben, von der alte Schriftsteller so viel sprechen und worin die Menschen einfach und unschuldig lebten, ohne den Zwang von Gesetzen, ohne Streit, ohne Richter oder Klageschriften, zufrieden, allein der Natur Genüge zu tun. Oder wie der allgegenwärtige Montaigne mehr als ein halbes Jahrhundert später schreiben sollte: Nach meiner Ansicht übertrifft, was wir tatsächlich bei diesen Völkern sehen, nicht nur alle Bilder, welche die Dichter vom goldenen Zeitalter entwarfen, und alle ihre Erfindungen, welche den einstmals glücklichen Zustand der Menschheit darstellen, sondern auch die Auffassung und die Forderung der Philosophie selbst. Vom ersten Anfang an war, Stillman zufolge, die Entdeckung der neuen Welt der belebende Impuls des utopischen Denkens. Der Funke, der die Hoffnung auf die Möglichkeit weckte, das menschliche Leben zu vervollkommnen. Von Thomas Moros Buch aus dem Jahre 1516 bis zur wenige Jahre später ausgesprochenen Prophezeiung des Jeronimo de Mendieta, dass Amerika ein idealer theokratischer Staat sein werde, eine wahre Civitas Dei. Es gab jedoch einen gegensätzlichen Standpunkt. Wenn manche die Indianer in der Unschuld vor dem Sündenfall leben sahen, so gab es andere, die sie als wilde Bestien und Teufel in Menschengestalt beurteilten. Die Entdeckung von Kannibalen in der Karibik trug nicht dazu bei, diese Anschauungen abzumildern. Die Spanier gebrauchten sie als Rechtfertigung, um die Eingeborenen zu ihren eigenen wirtschaftlichen Zwecken erbarmungslos auszubeuten. Denn wenn man den Menschen, den man vor sich hat, nicht als menschlich betrachtet, kennt das Gewissen nur wenige Hemmungen im Verhalten ihm gegenüber. Erst 1537 wurde durch die Bulle Pauls III. Erklärt, dass die Indianer echte Menschen sind, die eine Seele besitzen. Trotzdem ging die Debatte noch einige Jahrhunderte weiter und gipfelte einerseits im edlen Wilden Locke's und Rousseau's, womit die theoretischen Grundlagen für die Demokratie in einem unabhängigen Amerika geschaffen wurden, und andererseits in dem Feldzug zur Ausrottung der Indianer, in dem unerschütterlichen Glauben, dass nur ein toter Indianer ein guter Indianer sei. Der zweite Teil des Buches begann mit einer neuerlichen Untersuchung des Sündenfalls, indem er sich stark auf Milton und dessen »Verlorenes Paradies« als Darstellung des orthodoxen puritanischen Standpunktes stützte, behauptete Stillman, dass menschliches Leben, wie wir es kennen, erst nach dem Sündenfall begann. Denn wenn es im Garten Eden das Böse nicht gab, konnte es auch das Gute nicht geben. Milton selbst drückte es in den Areopagitica so aus: »Aus der Schale eines Apfels, der gekostet wurde, sprangen Gut und Böse hervor in die Welt wie zwei fest miteinander verbundene Zwillinge.« Stillmans Auslegung dieses Satzes war überaus gründlich. Immer nach der Möglichkeit eines Doppelsinns, eines Wortspiels Ausschau haltend, zeigte er, dass das Wort kosten im Sinne von schmecken tatsächlich eine Anspielung auf das lateinische sapere war, das sowohl schmecken als auch wissen bedeutet und daher eine unterschwellige Anspielung auf den Baum der Erkenntnis enthält, die Quelle des Apfels, dessen Geschmack das Wissen in die Welt brachte, das heißt das Gute und das Böse. Stillman beschäftigte sich auch mit dem Begriff fest verbunden, der nur aus seinem Gegenteil, dem Getrenntsein, seinen Sinn erhält, sodass in ihm zwei gegensätzliche Bedeutungen vereint sind. Darin verkörpert sich eine Anschauung von der Sprache, die Stillman im gesamten Werk Miltons entdeckte. Im Verlorenen Paradies zum Beispiel hat jedes Schlüsselwort zwei Bedeutungen, eine vor dem Sündenfall und eine danach. Stillman isolierte einige dieser Wörter: unheilvoll, schlangenförmig, köstlich, und zeigte, wie ihre Verwendung, auf die Zeit vor dem Sündenfall bezogen, frei von moralischen Nebenbedeutungen war, während ihr Gebrauch nach dem Sündenfall dunkel, mehrdeutig, von einem Wissen um das Böse beseelt war. Eine der Aufgaben Adams im Garten Eden war es, die Sprache zu erfinden, jedem Geschöpf und Ding seinen Namen zu geben. In diesem Zustande der Unschuld hat sie seine Zunge unmittelbar ins Mark der Welt getroffen. Seine Wörter waren den Dingen, die er sah, nicht nur angehängt worden. Sie hatten ihr Wesen enthüllt und sie buchstäblich zum Leben erweckt. Ein Ding und sein Name waren untereinander austauschbar. Nach dem Sündenfall galt dies nicht mehr. Die Namen lösten sich von den Dingen, die Wörter verwandelten sich in eine Sammlung willkürlicher Zeichen. Die Sprache war von Gott getrennt worden. Die Geschichte vom Garten Eden zeichnet daher nicht nur den Fall des Menschen auf, sondern auch den Fall der Sprache. Später folgt er der Genesis nach einer Geschichte über die Sprache. Stillman zufolge war die Episode des Turmbaus zu Babel eine genaue Wiederholung dessen, was im Garten Eden geschehen war, nur erweitert und in ihrer Bedeutung für die gesamte Menschheit verallgemeinert. Die Geschichte erhält einen besonderen Sinn, wenn man ihre Stellung im Buch beachtet. Genesis Kapitel 11, Vers 1 bis 9. Dies ist das letzte prähistorische Ereignis in der Bibel. Danach ist das Alte Testament ausschließlich eine Chronik der Hebräer. Mit anderen Worten, der Turm zu Babel steht als letztes Bild vor dem eigentlichen Beginn der Welt. Stillmans Kommentare füllten noch viele Seiten. Er begann mit einer historischen Zusammenfassung der verschiedenen exegetischen Überlieferungen bezüglich der Geschichte, erläuterte die zahlreichen Fehldeutungen, die um sie herum entstanden waren, und schloss mit einer langatmigen Aufzählung von Legenden aus der Haggadah, einem Kompendium der rabbinischen Deutungen aller nichtgesetzlichen Bereiche. Es wurde allgemein angenommen, schrieb Stillman, dass der Turm im Jahre 1996 nach der Schöpfung gebaut worden war, knapp 340 Jahre nach der Sintflut. Damit wir nicht zerstreut werden in alle Länder. Gottes Strafe war eine Antwort auf diesen Wunsch, der einem früher in der Genesis ausgesprochenen Gebot widersprach. Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Indem er den Turm zerstörte, verurteilte Gott den Menschen dazu, diesem Befehl zu gehorchen. Nach einer anderen Lesart war der Turm jedoch eine Herausforderung Gottes. Nimrod, der erste Herrscher über die ganze Erde, wurde als Baumeister des Turmes bezeichnet. Babel sollte ein Schrein sein, der das Allumfassende seiner Macht symbolisierte. Dies war die prometheische Auffassung der Geschichte und sie stützte sich auf die Sätze »Des Spitze bis an den Himmel reiche« und »Dass wir uns einen Namen machen«. Der Turmbau wurde zur zwanghaften, überwältigenden Leidenschaft der Menschheit, die zuletzt wichtiger war als das Leben selbst. Ziegel wurden kostbarer als Menschen. Arbeiterinnen hielten nicht einmal inne, um ihre Kinder zu gebären. Sie banden das Neugeborene in ihre Schürze und arbeiteten sogleich weiter. Offensichtlich waren drei verschiedene Gruppen am Bau beteiligt. Die im Himmel wohnen wollten, die Krieg gegen Gott führen wollten und die Götzenbilder verehren wollten. Gleichzeitig waren sie vereint in ihren Anstrengungen. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und die latente Macht einer vereinten Menschheit erzürnte Gott. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und haben das angefangen zu tun. Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Diese Rede ist ein bewusstes Echo der Worte, die Gott sprach, als er Adam und Eva aus dem Garten vertrieb. Siehe, Adam ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden. Nach wieder einer anderen Lesart war die Geschichte nur als Erklärung für die Verschiedenheit der Völker und Sprachen gedacht. Denn wie sollte man die großen Unterschiede zwischen den Kulturen begreifen, wenn alle Menschen von Noah und seinen Söhnen abstammten? Einer anderen ähnlichen Deutung zufolge war die Geschichte eine Erklärung für die Existenz von Heidentum und Götzendienst. Denn vor ihr wurden alle Menschen als Monotheisten in ihrem Glauben dargestellt. Was den Turm selbst betrifft, so versank der Legende nach ein Drittel des Bauwerks in der Erde, ein Drittel wurde durch Feuer zerstört und ein Drittel blieb stehen. Gott griff ihn auf zweierlei Art an, um den Menschen davon zu überzeugen, dass die Zerstörung eine göttliche Strafe und nicht ein Werk des Zufalls war. Der Teil, der stehen blieb, war jedoch immer noch so hoch, dass eine von oben betrachtete Palme nicht größer als eine Heuschrecke war. Es hieß auch, dass ein Mensch 3 Tage lang im Schatten des Turmes gehen konnte, ohne ihn je zu verlassen. Schließlich glaubte man, dass jeder, der die Ruine des Turmes betrachtete, alles vergaß, was er jemals wusste. Was all dies mit der neuen Welt zu tun hatte, wusste Quinn nicht zu sagen. Aber dann begann ein neues Kapitel, und plötzlich schilderte Stillman das Leben Henry Darks, eines Bostoner Geistlichen, der 1649, am Tage der Hinrichtung Karls I., in London geboren wurde, 1675 nach Amerika kam und 1691 in Cambridge, Massachusetts, bei einem Brand den Tod fand. Thank you.